Erster, ich habe euch das gesagt, damit ihr keine Schwierigkeiten bekommt. Man wird euch aus der Synagoge werfen. Zweiter, es wird eine Zeit kommen. Jeder, der euch tötet, wird denken, er dient Gott damit. Dritter, sie werden das tun, weil sie den Vater und mich nicht kennen. Vierter, ich habe euch das gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Zeit kommt. Ich habe es euch nicht am Anfang gesagt, weil ich bei euch war. Fünfter, jetzt gehe ich aber zu dem, der mich geschickt hat. Keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Sechster, weil ich das gesagt habe, seid ihr jetzt traurig. Siebter, ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich gehe. Wenn ich nicht gehe, kommt der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch schicken. Achter, wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, was falsch ist. Er wird zeigen, was richtig ist und was das Urteil ist. Neunter, was Sünde ist, sie glauben nicht an mich. Zehnter, was richtig ist, ich gehe zum Vater. Und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Elfter, was das Urteil ist, der Herrscher dieser Welt ist verurteilt. Zwölfter, ich habe euch noch viel zu sagen. Aber ihr könnt es jetzt nicht verstehen. Dreizehnter, wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch die ganze Wahrheit zeigen. Er wird nicht von sich selbst reden. Er wird sagen, was er hört. Und er wird euch sagen, was noch kommt. 14. Er wird mir Ehre geben. Denn er wird nehmen, was zu mir gehört, und es euch sagen. 15. Alles, was der Vater hat, gehört mir. Deshalb habe ich gesagt, er wird nehmen, was zu mir gehört. Und er wird es euch sagen. 16. Bald werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und bald danach werdet ihr mich wieder sehen. 17. Einige seiner Jünger fragten einander, was meint er damit? Er sagt, bald seht ihr mich nicht mehr. Und bald danach seht ihr mich wieder. Und er sagt, ich gehe zum Vater? 18. Sie fragten, was meint er mit eine kleine Weile? Wir verstehen nicht, was er sagt. 19. Jesus wusste, dass sie ihn fragen wollten. Er sagte zu ihnen, ihr sprecht darüber, dass ich sagte, bald seht ihr mich nicht mehr, und bald danach seht ihr mich wieder? 20. Ich sage euch wirklich, ihr werdet weinen und traurig sein. Aber die Welt wird sich freuen. Eure Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. 21. Eine Frau ist traurig, wenn sie ein Kind bekommt. Denn die Zeit dafür ist gekommen. Wenn das Kind geboren ist, denkt sie nicht mehr an den Schmerz. Sie freut sich, dass ein Mensch geboren wurde. 22. Ihr habt jetzt auch Traurigkeit. Aber ich werde euch wieder sehen. Dann wird euer Herz sich freuen. Niemand wird euch diese Freude nehmen. 23. An diesem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Ich sage euch wirklich, wenn ihr den Vater um etwas bittet, wird er es euch in meinem Namen geben. 24. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, dann werdet ihr es bekommen. So wird eure Freude groß sein. 25. Ich habe euch das mit Vergleichen gesagt. Es kommt eine Zeit, da werde ich nicht mehr so reden. Ich werde euch dann offen vom Vater erzählen. 26. An diesem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten. Ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. 27. Denn der Vater selbst liebt euch. Ihr habt mich geliebt und geglaubt, dass ich von Gott kam. 28. Ich bin vom Vater gekommen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. 29. Seine Jünger sagten, siehe, jetzt sprichst du offen. Du sprichst nicht in Vergleichen. 30. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt. Du brauchst nicht, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott gekommen bist. 31. Jesus antwortete ihnen, glaubt ihr jetzt? 32. Siehe, eine Zeit kommt, und sie ist schon da. Ihr werdet auseinandergehen, jeder an seinen Platz. Ihr werdet mich allein lassen. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. 33. Ich habe euch das gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Schwierigkeiten. Aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt.